hier gerade am sogenannten Dreiländereck, weil hier drei Bezirke aufeinander treffen. Treptow, Kreuzberg und Neukölln. Das Maybachufer endet hier der Lohmühlenplatz. Hier gibt's lecker Eis zu essen. Und hier stand auch mal die Berliner Mauer. Da wurden Steine auf dem Gehweg und auf der Straße eingelassen. Wo geschrieben steht, Berliner Mauer 1961 bis 1989. Ahoi, Apuri.